wenn nur noch Fieberträume über uns regieren. Uns bleibt ja kaum noch Zeit zu spüren, dass die Welt trotz Narben und trotz Leid für uns wunderschön sein könnte. Du sagst, ich bin ein Träumer, doch ich bin nicht allein. Ich will gern mit dir darüber ehrlich streiten, was der Sinn des Lebens für uns sein kann. Oder schweigen wir, schweigen wir. Ich will mit dir teilen die Angst und die Lust. Ich will mit dir hören die Glocke, die 2000 schlägt. Ich will mit dir teilen die Angst und die Lust. Ich will mit dir hören die Glocke. Vorbei sind die Zeiten, wo einer allein den Himmel auf Erden versprechen uns kann. Wir stehen in den Zeiten, wo einer allein die Hölle auf Erden time.